sich den Rücken von der warmen Karibiksonne bräunen zu lassen. Und wenn sie mal gut drauf ist, ich meine, so richtig gut drauf ist, löhnt sie sich ein paar Freunde ein, cruist zu gemeinsamen Palmenstrand und schmeißt eine coole Party. Hey, ich will eine Schildkröte sein und ich weiß, ihr wollt es auch. In jedem von euch steckt eine drin. Nimm einen mehr, nimm anderen weniger. Ihr müsst sie nur rauslassen und deswegen singen wir dieses Lied jetzt mal. Und Mirko, zählt euch ein. 2, 3, 4. Hey, ich möchte Schildkröte sein. Langsam auf dem Ozean treiben, auf der Suche nach dir und im Einklang mit mir.